das Herz mit Zentner Pein, mit tausend Angst und Schmerz. Was hilft uns unser Weh? Und ach, es bringt nur bitteres Ungemach. Was hilft es, dass wir alle morgen mit Seufzen von dem Schlaf aufstehen und mit betrenntem Angesicht des Nachts zu Bette gehen? Wir machen unser Kreuz und Leid durch bange Traurigkeit nur größer. Drum tut ein Christ viel.